bin der Panzer auf dem Feld, eure Stadt überfällt. Ich verdiene nichts mit Rap, sondern mit Lösegeld. Ihr seid behinderte Stricher, man, ihr zittert vor Angst. Ich hab ein Album gemacht, ohne Cash auf der Bank. Ich hatte Coca unterm Bett und die seine Idee. Nur ein altes Mic und eine scheiß MPC. Es hat gereicht für euch Krüppel, gereicht für das Game. Aus dem Mic tropft euer Blut und jeder kann es jetzt sehen. Der 11. September, 11 Tage zu spät. Aber hier kommt der Anschlag, den ihr nicht überlebt. Es bleibt ein Heimspiel für mich mit den Fans im Rücken. Jage ich euch über 7 Brücken. Ich war nie diskret, war nur immer zu spät. War der Typ, der vom Release noch in die Kirche geht. Jetzt unterschreibe ich zum Release eine Kriegserklärung. Denn dieses Album ist für mich wie eine Siegerehrung. Das hier ist Blitzkrieg-Rap, mein Vergeltungsschlag. Was wollt ihr, Missgeburten? Ich zerreiß den Friedensvertrag. Mann, jeder meiner Feinde liegt doch längst im Sarg. Ich mach für jeden echten Deutschen die Nacht zum Tag. Das hier ist Blitzkrieg-Rap, mein Vergeltungsschlag. Was wollt ihr, Missgeburten? Ich zerreiß den Friedensvertrag. Mann, jeder meiner Feinde liegt doch längst im Sarg. Ich mach für jeden echten Deutschen die Nacht zum Tag. Was denkst du, was passiert, wenn du Ficker mir drohst? 100 harte Rules wissen morgen, wo du wohnst. Du hast ein A auf deinem Rucksack und bist gegen das Gesetz. Ich ficke dich, das Gesetz und deine Schwester im Affekt. Dieser Platz hier ist besetzt, reserviert für den Prolet. Dieses arrogante Schwein, das bei Nacht die Dinger dreht. Für mich ist grüne Welle, ich mach einfach immer weiter. 16 Bars in der Bahn und eine Schelle im Vorbeifahren. Du stehst hinten an, ich gehe immer bis nach vorne. Deshalb fahr ich an die Front, auch im gepanzerten Porsche. Euer Rap steht wegen mir auf dem Abstellgleis. Ich hab euch immer gesagt, dass ihr nur Spasten seid. Hört ihr die Uhr, wie sie gegen euch tickt? Ich zieh die Walter aus der Alpha und der Abzug klickt. Und die Patrone fällt, man, euer Traum war nur ein Glas, was an der Wand zerschellt. Das hier ist Blitzkrieg-Rap, mein Vergeltungsschlag. Was wollt ihr, Missgeburten? Ich zerreiß den Friedensvertrag. Mann, jeder meiner Feinde liegt doch längst im Sarg. Ich mach für jeden echten Deutschen die Nacht zum Tag. Das hier ist Blitzkrieg-Rap, mein Vergeltungsschlag. Was wollt ihr, Missgeburten? Ich zerreiß den Friedensvertrag. Mann, jeder meiner Feinde liegt doch längst im Sarg. Ich mach für jeden echten Deutschen die Nacht zum Tag. Hier. Yeah.